herzlich willkommen zur Rios Wochensicht, Ausgabe 21, 2013. Datenschützer auf dem falschen Dampfer. Ja, toll, dass ihr da, da seid. Ja, bei der Rios Wochensicht. Die letzte Woche war ja ziemlich Google-lastig und diese Woche werde ich auch wieder ein paar Google-Themen drin haben. Das kennt ihr ja aber schon von mir, ja. Dennoch war letzte Woche was, die das hier alles ein bisschen überschattet hat. Das ging irgendwie ein bisschen an mir vorbei und dann habe ich es auf einmal gesehen. Xbox One ist vorgestellt worden von Microsoft und viele Gamer haben da fieberhaft drauf gewartet. Ja. Das nächste wird die PS4 sein, komme ich auch noch dazu. Ja, und da dachte ich eigentlich, dass ich da vernünftige, sage ich mal, Diskussion über die Features sehe danach, aber nichts war's damit, denn in der Tat ging's schon zwei Tage später eigentlich nur noch um eins, um die eingebaute Kamera und das Mikrofon. Und ich finde, mittlerweile ist diese Datenschutz- und Privatsphären-Diskussion ist schon absurd, ja, muss man sagen. Man spielt hier bei den Medien, habe ich das Gefühl, mit den Ängsten der Menschen und die Ängste der Menschen, die sind auch tatsächlich vorherrschend, offenbar. Ja, also das heißt, die Leute wollen das lesen, ja, weil das so, sag ich mal, das ein willkommener Grund ist, ja, sich irgendwie auszulassen, auszutoben. Und man hat das Gefühl, alle sind auf der Seite. Ja. So schöner Klassenkampf da. Ja. Es ist aber allerdings auch bedenklich, wenn dann, wenn so eine neue Xbox One vorgestellt wird, die ja noch nicht mal auf dem Markt ist. Die ist nur vorgestellt worden, einige technische Daten, ja, man hat gezeigt, was damit möglich ist. Wird noch ein bisschen dauern, bis er auf den Markt kommt, genau wie die PS4. Und dann kommt so ein Datenschützer, dem ich ehrlich gesagt Technikkompetenz abspreche, der Peter Scharr. Immer mal wieder auffällig geworden durch verschiedene Vorstöße gegen Social Networks und andere Produkte, die in anderen Ländern als vollkommen unkritisch gelten. Und hat nicht erst einmal Deutschland da in der Lächerlichkeit preisgegeben in den USA. Oder nicht nur in den USA, sondern eben auch in anderen Ländern. Man redet sogar immer gern so von den USA, aber nee, also das ist ein speziell europäisches und auch speziell deutsches Problem, dass wir offenbar Angst haben, dass die großen Firmen in den USA eventuell Interesse daran haben könnten, wenn sich da abends vielleicht jemand an der Xbox besäuft oder so. Ja, sorry. Ja, also das Skurrile daran ist, dass es Kameras und Mikrofone eigentlich schon sehr lange in Geräten gibt, ja, nachrüstbar, auch für PS3, für die Xbox 360, in jedem Laptop ist eine Kamera und Mikrofon eingebaut, heutzutage, das ist Standard, aus gutem Grund, man kann nämlich damit viel machen, wenn man möchte. Hier wurde offenbar besonders kritisiert, dass eben die Xbox beispielsweise anhand von den Stimmen erkennen kann, wer sich im Raum aufhält, ja, und auch die Bewegungen der Benutzer werden da verfolgt sozusagen und die Gesten gedeutet, damit man zum Beispiel die Oberfläche bedienen kann, ohne dass man einen Controller in die Hand nehmen muss. Und dass das technisch möglich ist, das ist eigentlich, sollte jeden, der ein bisschen Ahnung von Technik hat, da muss kein Experte sein, ein bisschen Ahnung von Technik hat, sollte das eigentlich klar sein, dass das funktioniert, dass das schon die ganze Zeit funktioniert hat. Ja. Wurde ja auch eindrucksvoll schon demonstriert teilweise. Und wenn man so will, ist eben das Kinect auch nichts anderes. Ja, nur, dass man das eben dazu kaufen muss und das ist eben jetzt integriert. Da geht's jetzt rund. Ja. Gut, das mit der Mikrofonspracherkennung und damit Ermittlung, wer im Zimmer ist, ist natürlich wieder ein weiterer Schritt. Ja, das heißt, dass man noch nicht mal mehr auswählen muss, wer ist das. Ja, sondern die Xbox erkennt es selbstständig, wer jetzt gerade spielen möchte und dann eben zum Beispiel die Spielstände, die entpassenden, dann eben lädt etc. Ja, das ist eine Diskussion, die bei uns hier das alles überschattet. Ja, und bevor ich jetzt hier weitermache, möchte ich auch erstmal was dazu zu sagen. Ich habe einmal ein Hangout-Video auf Google Plus verlinkt, bei dem sich hier Fachleute da zur Rede stellen lassen, ja, und Fragen beantworten. Ich finde es sehr interessant. Da werden aber, und das sage ich gleich dazu, hier dieses Thema nicht besonders behandelt, weil, wie gesagt, das ist nur bei uns ein Thema offenbar. Ja, wenn man sich mal wieder wichtig machen will, kann man das natürlich bei uns sehr, sehr gut mit diesem Thema machen. Ansonsten überschattet die Diskussion in anderen Ländern eher, dass es zum Beispiel, naja, keine vernünftigen Gebrauchtspiele mehr geben wird. Ja, diese Einschränkungen, die es da gibt, ja, mit den Spielen, die sind schon richtig heftig. Also DRM, wohin man schaut, das ist eine Diskussion, die finde ich viel legitimer als jetzt die Diskussion über die Ausspionierung der Benutzer. Ja, haben die viel zu tun. 8 Core AMD-Prozessor, 8 GB RAM, 500 GB Festplatte wird das Ganze haben, 3 USB 3.0-Ports und Blu-ray-Laufwerk. Damit wird es, kann man schon deutlich sehen, weit unter den Leistungsdaten der PS3 liegen. Ja, und hier möchte offenbar Microsoft auch, genau wie Nintendo, die Schlacht um die immer bessere Hardware beenden, ja, und hier sich auf die Spieler konzentrieren. Mit diesen Leistungsdaten kann man schon gute Spiele machen. So ist es nicht. Ja, die Prozessoren, das muss man immer bedenken, sind speziell auf die Konsole abgestimmt. Die müssen nicht nur andere Tasks verwalten, die nichts mit Spiele zu tun haben. Von daher wird die Leistung sehr wohl ausreichend sein, für viele Jahre gute Spiele zu bringen. Aber es zeigt eben, dass der Technik-Overkill hier nicht Einzug mehr hält in die neue Xbox One. Der Name finde ich übrigens total blöde, weil die Xbox One war bei mir die Original-Xbox, die erste Xbox, die Xbox 1 eben. Dann kam die Xbox 360, jetzt kommt die Xbox One. Psychologisch nicht so toll, aber naja, vielleicht von HTC ein bisschen abgeguckt. HTC One, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber ja, das ist jetzt offenbar der Trend, ja. Nachdem Nintendo das ja schon letzte Konsole-Generation bei der Wii gemacht hat und bei der Wii U in etwa fortsetzt, ja, das ist leicht verbesserte technische Daten, aber der Fokus liegt eben auf den Spielen. Auch mehr Casual-Gamer soll damit, wenn ich das so richtig deute, angesprochen werden, und was ja nicht verkehrt ist, weil das ist ein Riesenmarkt. Ja. Das heißt aber nicht, dass die Hardcore-Gamer da werden. Ja, das sieht man schon daher, weil da Microsoft auch eine Halo-Serie offenbar startet. Ja, das ist interessant. Also vergleichbar, also vom Vergleich her mit der Wii U vielleicht etwas stärker. Ich würde fast sagen ebenbürtig. Ja, ein bisschen stärker von den Leistungsdaten. Aber die PS4 wird auf jeden Fall deutlich stärker sein. Aber wie gesagt, da geht's nicht drum. Interessant auch, dass Microsoft hier ein Blu-ray-Laufwerk integriert hat. Da gibt's auch einen kleinen Sprung wieder. Ja, das war ja das, was Microsoft immer abgelehnt hat für die alte Xbox, weil da wurde einfach mal HD-DVD, falls ich mich nicht mehr daran erinnern kann, favorisiert. Nachdem die HD-DVD gescheitert ist, gab es auch keine Zubehörlaufwerke mehr, was es ja mal gab für die Xbox 360. Und jetzt hat man eben auch hier ein Blu-ray-Laufwerk eingebaut. Von daher ist es schon befremdlich, dass eben jetzt diese Gebrauchtspiele nur nach Freischaltung auf anderen Konsolen funktioniert. Und das ist eben da der Knackpunkt bei den großen Diskussionen in den anderen Ländern, dass man eben hier quasi jetzt ein gekauftes Spiel online freischalten lassen muss für die jeweilige Konsole. Und wenn jemand anderes eben das Spiel auf seiner Konsole spielen will, dann muss er das erst freischalten lassen gegen eine Gebühr. Und damit ist im Prinzip das Tauschen von Spielen oder das Ausleihen von Spielen quasi erstmal gestorben. Ja, und das ist für viele Gamer eben nicht ganz so gut, weil man eben mit Bekannten oftmals Spiele getauscht hat. Ja, hier hast du mal mein Game, was ich mir vor kurzem gekauft habe. Das andere habe ich noch nicht gesehen, leih mir das doch mal aus. Und dann hat man sich das eben ausgeliehen. War eine ganz gute Sache, ganz cool. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist man das ja schon gewohnt von Online-Spielen praktisch auf dem PC. Da ist auch nichts mehr mit Ausleihen, weil wenn der Gute nämlich dann den CD-Key benutzt, und da gibt's auch eine Online-Abfrage bei den meisten Games mittlerweile, und dann war's das mit dem Zugang, ja, weil die dann nämlich gesperrt werden. Ja. MMORPGs sind ganz außen vor, zumindest die kostenpflichtigen, gibt ja nicht mehr viel, WoW beispielsweise, ja. Da ist es sogar grundsätzlich verboten, ja, also von den von der Euler her, aber auf der Konsole war das halt bisher meistens so, dass man das eben tauschen konnte. Ebenfalls bei der Virgin Console, beispielsweise der Wii oder der PS3 im Online-Shop, wenn man da Spiele natürlich online gekauft hat und die heruntergeladen hat, da geht das natürlich auch nicht so einfach. Ja. Von daher finde ich auch die Diskussion so zwar wichtig und richtig, aber die wird es im Endeffekt nicht rausreißen. Es werden einiges natürlich sehr sauer sein, ja. Aber Sony hat auch jetzt gestern mit der PS4 angekündigt, dass sie sowas Ähnliches machen wollen, ja. Und dass es da in dieselbe Richtung geht. Und wie gesagt, am PC ist es schon vor einiger Zeit so in diese Richtung gegangen mit den ganzen Sachen. Ich sage auch das Steam und so weiter beispielsweise. Ein Kopierschutz, das da gibt, ja. Und deswegen denke ich, wird es im Endeffekt die Hardcore-Gamer nicht davon abhalten. Ja. Und ich habe da schon gelesen, naja, wenn das Sony auch macht, und dann bleibe ich eben beim PC. Ja, und dann hat man am PC genau das Gleiche. Ja, wer heute ein aktuelles Game zocken will, der muss eben da auch eine Online-Registrierung und Verifizierung über sich ergehen lassen. Ja, besonders eben im Multiplayer-Bereich. Das war schon bei ganz alten Battlefield-Spielen so. Und bei Battlefield 4 wird es sicherlich nicht anders sein. Im Gegenteil. Ja. Also von daher kann man schon sagen, die Xbox One bietet einen Vorgeschmack auf die Zukunft des Spielens, ja, ganz egal wie man dazu steht, ich glaube kaum, dass sich da noch was groß ändern wird. Vielleicht kann man das noch hindeichseln, dass man wenigstens diese Registration, und das finde ich ja ein bisschen dreist, dass man die Registration, wenn man das Spiel zum Beispiel verkauft, kostenfrei macht, dass es da nicht nochmal ein Kostenfaktor gibt, ja, weil ich habe nichts dagegen, wenn man das Spiel, wenn man das verkauft, bei sich deregistrieren muss, ja, und der andere kann das erst dann registrieren, ja, nur dass der dann nochmal zusätzlich Geld zahlen muss, das finde ich nicht korrekt, ja, und wenn das mit dem Geldzahlen weg ist, dann könnte man das vielleicht auch so machen, dass man da auch wieder seinen Bekannten mal ein Spiel tauscht, mal ausleihen kann, ja, und im Tauschen meine ich übrigens natürlich nicht kopieren, ja, sondern ich gebe ihm die Original Spiele, DVD, CD, Blu-ray, was auch immer, ja, und bekomme vielleicht von ihm auch eine, ja, dann kann ich das Game mal zocken, ja, und dann irgendwann wird das wieder zurückgetauscht und dann kann man das wieder zurück deregistrieren. Nur wenn das was kostet, dann müsste er quasi Geld dafür zahlen und ich müsste nochmal Geld dafür zahlen, dass ich das Spiel dann wieder nutzen kann. Also das geht schon mal gar nicht. Ich ist mir klar, dass es den Spielefirmen ein Dorn im Auge ist, dieser Handel mit gebrauchten Games, wie zum Beispiel auch beim GameStop-Shop ja stattfindet. Ja. Aber das ist für viele auch ein wichtiges Argument, denn gerade jüngere Gamer, die haben oft nicht die Möglichkeit, das Geld dazu, sich hier Spiele in Hülle und Fülle zu kaufen. Und da finde ich es doch ganz praktisch, bevor man hier dann versucht, illegal an Games ranzukommen, dass man die dann eben gebraucht zu, naja, mehr oder minder günstigen Preisen kaufen kann. Bei GameStop, da ist manchmal auch nicht ganz so toll mit den Preisen von den gebrauchten Games. Ne? Ja, also das war eigentlich das Thema, was die Woche hier überschattet hat. Da werde ich auch sicherlich nicht das letzte Mal darüber gesprochen haben, über die Xbox One von Microsoft. Ich selbst hatte nie eine Xbox. Ich hatte Sony PS3, die ging dann genau rechtzeitig ein paar Wochen nach der Garantiezeit kaputt. Seitdem habe ich seit einigen Jahren überhaupt keine Konsole mehr, außer der Wii, die alte Wii, genau, die hat mich immer noch ein bisschen gefesselt, sage ich mal, weil es da eben, weil ich da sehr viele Spiele dafür hatte. Ja, bei der P ich habe zwar für die PS3 auch viele Spiele gehabt, nur da war ich eben mit der Qualität von der Hardware überhaupt gar nicht zufrieden. Die Wii wird jeden Tag benutzt, seit vielen Jahren, und läuft einwandfrei wie am ersten Tag. Und alle meine Bekannten haben mehrfach eine Xbox 360 und eine PS3 getauscht. Ja, da sieht man, dass da die Hardwarequalität, also dass da Welten dazwischen liegen, zwischen der hohen Qualität der Wii und der nicht ganz so hohen Verarbeitungsqualität von Xbox und PS3. Ja, ich hoffe, dass sich das auch hier mit dieser neuen Konsolengeneration ändert. Aber das müssen die Firmen erst nochmal beweisen. Ja, das ist so ist. Gut, was gab's noch? Yahoo kauft PlayerScale. Ja, nachdem ja Google mit diesem Googles, mit diesem Game Center da für die Spieler auch was ja, in Aussicht gestellt hat, ja, kauft jetzt Yahoo oder hat Yahoo jetzt PlayerScale gekauft. Das wurde 2011 gegründet und hat jetzt Spiele, die von über 150 Millionen Menschen weltweit gespielt werden, ja. Und immer sieht man natürlich über diesen Berichten ein riesengroßes Bild von der Marissa Mayer. Ja, selbst nach der Schwangerschaft sieht die Marissa noch ziemlich cool aus, ja. Nur muss man das jetzt unbedingt für einen Technikbericht jetzt da nicht unbedingt, finde ich, rüberbringen. Also, sorry, ja. Ich mag Marissa Mayer, die sieht super aus, aber das muss man zu dem Thema hier nicht unbedingt haben. Da hätten wir jetzt lieber ein Bild von ein paar Spielen von PlayerScale gebracht. Ja, ja. Okay. Aber auf jeden Fall ist das auch wieder ein interessanter Schritt. Das sind halt so Casual Games, Social Games, ja, und auch für Mobile Geräte werden hier dann wohl Spiele erwartet von Yahoo. Klar, Yahoo ist ja im großen Umbau und die wollen da jetzt nicht den Anschluss verpassen, gleich wieder am Anfang nach der fulminanten Marissa Mayer Übernahme, ja. Eigentlich sollte man Yahoo umbenennen in Marissa Ausrufezeichen oder sowas, ja, weil das ist mittlerweile dreht sich alles nur noch um die Person, die ja vorher bei Google hier den Suchbereich innehatte. Ja. Dann gibt Google das Okay für die YouTube-App von Microsoft. Ja, da haben sich letzte Woche auch die Ereignisse überschlagen. Microsoft hat, nachdem Google keine Anstalten gemacht hat, eine YouTube-App für Windows 8 zu programmieren, hat Microsoft eine eigene YouTube-App programmiert, die allerdings die Werbung ausblendet. Und das ist natürlich meiner Meinung nach ein krasser Einschnitt in die Geschäftspolitik von Google, also die Werbung rauszumachen, ja, in einem kommerziellen Produkt, das ist schon ziemlich dreist. Entsprechend hat es dann auch die Antwort gehakelt von Google und eine Abmahnung hat da Microsoft bekommen. Ja, offenbar hat man sich aber jetzt geeinigt. Microsoft hat die Frist mal verstreichen lassen, aber man hat sich wohl hinter den Kulissen dann doch geeinigt, denn Google hat jetzt Microsoft erlaubt, eine YouTube-App mit der YouTube-API zu programmieren. Und die Voraussetzung natürlich, dass die Werbung eben auch so eingeblendet wird, wie es eben bei den YouTube-Videos vorgesehen ist. Ja, das ist die Voraussetzung, ganz klar. Und Microsoft möchte da jetzt auch das durchziehen und zeigen sich wohl hier als fröhlich, ja, haben öffentlich kommentiert, dass sie fröhlich sind, die Ads, die Werbung jetzt dazu einzubauen und dann hier die YouTube-App offiziell in ihrem Store da anzubieten. Ja, es ist schon, also ich finde es mehrfacher Art bedenklich. Zunächst mal finde ich es bedenklich, dass eine große Firma wie Microsoft hingeht und einen Konkurrenten um seine Einnahmen bringt, indem er die einzige Einnahmequelle rausmacht aus dem Produkt. Dann finde ich es auch bedenklich, dass Google nicht einfach hier ganz normalen Zugriff auf die API schon von eh und je, seit eh und je gegeben hat. Ja. Wohl scheinen die hier Traffic anzuführen. Ja. Ich finde es übrigens nicht schlecht oder ungewöhnlich, dass Google kein Interesse hat an der App auf Windows 8. Ja. Für den winzigen Marktanteil von Windows 8 Mobile, das sollten keine Ressourcen bei Google verschwendet werden. Da gebe ich absolut hier Google recht, wenn die selbst keine App programmieren. Nur sollte man ja dann doch die anderen, ja, die das unbedingt haben wollen, so eine App programmieren lassen. Ist doch okay. Also das wird jetzt möglich nach einigem Hickhack. Google will angeblich Waze kaufen. Ja, so ganz glaube ich das ja noch nicht. Es wird allerdings schon von einigen recht verlässlichen Quellen behauptet, aber die Frage ist, was will denn Google von Waze? Ja, Waze, wer das noch nicht weiß, das ist so ein Community angetriebenes System, ja, wo man eben durch Herumfahren, wenn man die Waze-App offen hat, gleichzeitig auch Strecken Daten sammelt und dann eben übermittelt an den Waze-Server, die daraus halt dann sowas wie eine Navigation bieten. Ehrlich gesagt, die Navigation ist, als ich das letzte Mal probiert habe, ist das schon eine Zeit lang her, sowohl die Maps als auch die Navigation einfach nicht groß nutzbar. Ja, ich weiß, es gibt sehr viele Verfechter von Waze, die sehen das wahrscheinlich anders, aber für eine richtige gute Straßennavigation, ja, nicht tauglich. Dann ist es so, hier in dem Mashable-Artikel steht drin, dass das möglicherweise Google helfen würde, die eigenen Maps zu verbessern. Ich sehe das eigentlich nicht, weil gerade die Traffic-Informationen von den Google Maps sind eigentlich sehr, sehr gut. Ja, die sind oftmals schneller als Durchsagen im Radio. Und jetzt kommt ja eine neue, verbesserte Version demnächst heraus, auch von der App, wo auch nicht nur vom Beginn der Fahrt eine Route optimal ausgerechnet wird und Stau mit berücksichtigt wird, sondern auch während der Fahrt kann man umgeleitet werden, also auch das, was teure Navigationsgeräte bieten. Und daher, von daher sehe ich überhaupt keinen Sinn für Google Waze zu kaufen. Und normalerweise ist Google nicht dafür bekannt, jetzt Dienste zu kaufen, nur damit sie aus dem Weg sind. Also Waze kaufen, dann einzustampfen, ja. Und Waze will dafür sogar noch, so der Bericht, eine Milliarde Dollar. Hä? Hallo? Ich verstehe das nicht. Also ehrlich gesagt, ich sehe für Google überhaupt keinen Grund, Waze zu kaufen. Die haben ein viel, viel, viel besseres Navigationssystem, eine noch nicht mal vergleichbare Qualität in den Maps, ja, in den Karten, im Kartenmaterial. Und ich wüsste jetzt nicht, wie Waze überhaupt irgendwas für Google positiv beitragen sollte. Anders sieht es aus für Facebook. Da gehen auch Gerüchte um, dass Facebook an Waze ebenfalls interessiert wäre. Ja. Und deswegen für Facebook würde es schon eher Sinn machen, damit die wenigstens mal einen Anfang haben, ja, für das. Auch Apple würde ich empfehlen, Waze da vielleicht mal anzugucken nach dem Desaster mit Apple Maps. Ja. Vielleicht würde da Apple Maps zumindest verbessert werden. Aber wie gesagt, was Google damit will, ist mir absolut schleierhaft. Google Plus Fotosuche, die ist jetzt live geschaltet worden mit wahnsinnig tollen Verbesserungen. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Erkennung von Menschen, Gegenstände und so weiter in der Suche. Das heißt, das Tagging, das kann man eigentlich schon fast vergessen. Da muss man zum Beispiel nicht mal hinschreiben, was weiß ich, Hund oder Animals oder sonst irgendwas, ja, sondern die Suche macht es jetzt automatisch. Wenn man also Bilder zum Beispiel eben von Tieren oder von Hund hochlädt, dann wird das erkannt und man kann danach suchen, ohne dass man irgendwo das Wort erwähnt. Ja, und das funktioniert exzellent. Das wurde auch schon benutzt eben, um das, was bei Google Plus neu eingeführt wurde, mit dem Auto-Hashtag, ja, wo dann zum Beispiel auf dem Bild der Eiffelturm drauf ist und da wird automatisch eben der Hashtag Eiffelturm gesetzt, ja. Diese selbe Technik wird jetzt auch bei Google Fotos bei der Suche verwendet, so dass dann eben, eben nach richtigen normalen Gegenständen beispielsweise, die im Bild vorkommen, gesucht werden kann. Ja, muss natürlich im Bild schon vorkommen. Und das geht auch dann so weit, dass man zum Beispiel dann sagt, Google Glass. Und dann werden zum Beispiel alle Bilder gezeigt, auf denen Leute drauf vorkommen, die eben Google Glass tragen. Ja, die Erkennung ist schon gut. Bei vielen gebräuchlichen Gegenständen ist die Erkennung geradezu phänomenal. Bei schwierigeren Sachen, ja, ungewöhnlichen Gegenständen beispielsweise, da ist die natürlich noch nicht ganz hundertprozentig. Mach mir auch keine Illusion, diese Erkennung wird niemals 100% sein. Also es werden immer wieder Fotos mal rausfallen aus dem Raster, ja, oder es wird zum Beispiel auch, das wird passieren, ja, und ich glaube, das ist auch schon sogar jemand passiert, dass, wenn man dann zum Beispiel nach Dog sucht, dass dann vielleicht auch mal ein Krabbelbild vom Baby kommt, ja, weil eben das von dem Aussehen her dann vielleicht ähnlich für den Algorithmus aussieht. Nur der Algorithmus, der wird immer wieder verbessert, so dass es dann irgendwann auch tatsächlich herausfällt, ja. Aber zu 100% klar. Da bin ich mir ganz sicher, das wird nie 100% funktionieren. Aber dennoch, nachdem ja Picasa jetzt meiner Meinung nach innerhalb kurzer Zeit eingestellt werden wird, es war ja schon lange Zeit abzusehen, wenn man Picasa web.google.com eingibt, wird man automatisch auf Google Plus Fotos geleitet. Da gab es nämlich bisher keine Fotosuche. Ja, und jetzt, wenn man jetzt eben Google Fotos aufruft, ja, dann kann man Search for your Photos oben eben dann entsprechend eingeben. Und ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Cat eingebe, dann kommen hier die ganzen Katzenbilder, die in meinen Alben sind. Übrigens wird auch die Nyan Cat angezeigt. Sehr schön. Und auch Leute, die eben eine Katze haben, sogar hier ein Avatar, so ein animierter Avatar mit einer Katze drin. Ich finde es schon sehr, sehr cool. Das macht richtig Spaß, hier dann zu suchen, und man kann sich dann eben das oftmals sparen, eben hier das Ganze dann zu suchen. Übrigens geht es auch mit deutschen Begriffen, ja, wenn auch noch nicht ganz so gut wie mit den amerikanischen, ja. Also wenn ich zum Beispiel Haus eingebe, dann kommen da auch Häuser, ja, aber wie gesagt, noch nicht ganz so gut die Erkennung. Ich weiß nicht, wo da noch das Problem liegt, aber das wird sicherlich auch noch kommen. Also faszinierende Fortschritte bei Google Plus Fotos. Und wer noch mehr von Google Plus Fotos wissen will, der sollte jetzt dann heute Abend auch nochmal in den Uncast reinhören. Da habe ich nämlich als Thema Google Plus Fotos. Ja. Um es nochmal klarzustellen für die Google Plus Super Skeptiker, ja, Google Plus Fotos, Google Fotos ist Google Plus Fotos, ja. Und ich finde es eigentlich, wie gesagt, immer noch befremdlich, dass ich das immer nochmal dazu sagen muss, aber Google ist gleich Google Plus, ja. Und ob ich jetzt Google Fotos sage oder Google Plus Fotos, ist mir ehrlich gesagt Wurst, weil eben halt momentan die neuen und wichtigen Dienste eben alles unter Google Plus zusammengefasst wird. Tech-Noobs wurden mit Google Glass Fakes verschaukelt und damit ist das auch das letzte Thema. Da versuche ich immer ein bisschen was Witziges zu machen. Ich habe hier mich jedenfalls krumm und schepp gelacht, ja, wenn man so schön im Dialekt hier sagt, ja, krumm und schepp. Also das heißt krumm und schief gelacht. Google Glass Prank. Und der hat so ein uraltes Teil da sich an den Kopf geklatscht und läuft damit zu verschiedenen Leuten rum auf der Straße und versucht dann die Meinung herauszukommen. Und da sieht man mal, wie verrückt das ist. Das Teil, was der aufhat, ist ein uraltes Videospiel, das es mal vor, ach, ich glaube in den 80ern oder so gab. Ja. Und da früher hatten sich da die Leute dann noch so wenig Gedanken drüber gemacht, was das Ganze denn ist, ne? Und ja, und jetzt, wie die Leute da reagieren, ist schon der Hammer. Und wie die Leute dann gucken, ist so Riesentrümmer am Kopf. Ja, mir auch egal, ich habe als Kind immer davon geträumt, ja, als Kampfstern Galactica, Angriff der Zylonen, ja, der Kinofilm, da wollte ich immer so einen Helm haben, so einen Zylonenhelm, den ich mal aufziehen kann. Und dieser integrierte Scanner, der da immer links und rechts rübergelaufen ist, ja, dass der dann die Bilder quasi erfasst, ja, und dann weitergibt auf ein integriertes LCD-Display im Helm, ja, mit Verbesserungen beispielsweise, mit Zoom-Funktion, ja, und eben zum Beispiel auch Einblenden von Informationen und so weiter. Und ich meine, damals gab es sowas noch nicht. Den Wunsch hatte ich allerdings schon. Jetzt kommen wir langsam einen Schritt näher. Google Glass blendet also Informationen über das reale Bild ein. Ich hoffe, dass es irgendwann mal auch der nächste Schritt gibt, wo dann wirklich man komplett quasi ja, so wie soll man sagen, die Sicht quasi ersetzt wird durch LCD-Displays und dann eben hier ein möglicherweise verbessertes Bild gibt. Da gibt es allerdings sicherlich noch ein paar Probleme mit der Echtzeit-Bilddarstellung. Die muss wirklich Echtzeit sein. Da dürfen also nicht viele Millisekunden sagen wir mal Verzögerung sein, schon könnte das gerade beim Autofahren dann doch ein paar Schwierigkeiten geben, ja. nee, das möchte ich nicht, aber wenn das dann hinhaut, ja, dann wäre das eine super Sache, dann könnte man nämlich auch das Bild, das man selbst sieht, ja, zum Beispiel auch reinzoomen, sozusagen die Sicht noch weiter verbessern, als es beispielsweise mit Google Glass ist. Da ist ja auch bei mir eine Sichtverbesserung, weil ich dann eben zum Beispiel noch Infos eingeblendet kriege in mein Gesichtsfeld. Und ich kann es immer nur wieder sagen, mit den HUDs im Auto, falls da jemand skeptisch ist, die gibt es schon seit einigen Jahren. Ich finde das sehr, sehr genial, ja, dass man zum Beispiel dann Informationen auf die Straße projiziert bekommt, sozusagen. Also nicht wirklich, aber halt weil das Bild auf die Windschutzscheibe projiziert wird und dann reflektiert wird, dass dann eben hier das aussieht, als ob die Informationen auf der Straße stehen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und man kann sich da viel mehr dann auf das Fahren beispielsweise konzentrieren, weil man den Blick nicht von der Straße wegnehmen muss, sondern den Blick quasi auf der Straße weiter bleiben kann und trotzdem die Informationen eingeblendet kriegt. Super. Gut, also schaut euch mal das Video an. Ich habe mich gekringelt vor Lachen und ich bin sicher, dem einen oder anderen wird es auch so gehen. Jetzt egal, ob man Google Glasses hasst oder liebt, lachen kann man darüber, finde ich, immer, wie sich die Tech-Noobs da anstellen. Entschuldigung. Aber ich glaube hier, Tech-Noobs hören sowieso nicht die Rios Wohnsicht, ja. Kein Tech-Noob hört irgendwie einen Podcast, glaube ich. Ja. Von daher kann ich das richtig frei raus sagen, ja, die Tech-Noobs. Gut, das war's dann für diese Woche von der Rios Wohnsicht. So waren wieder ein paar interessante Themen dabei. Und wie immer, wenn ihr mich erreichen wollt, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen oder vielleicht sogar eigene Themen habt, könnt ihr die loswerden. Oder Google Plus Rios Wochensicht oben in der Suche eingeben und schon kriegt ihr die Seite von der Rios Wochensicht gezeigt. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, rio@thenetcast.com, rio mit y @thenetcast.com, und dort findet ihr auch unter dieser Domain die Links und Informationen zu der Sendung wochensicht.thenetcast.com, und da bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com. Dann landet ihr irgendwo anders da. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!